liebevoll, ohne Verstand. Sein einziges Ziel im Leben ist stets besoffen zu sein. Seufzt ohne Sinn und Verstand, er kann nicht nüchtern sein. Auch wir trinken gerne mal ein Bier, es wären auch schon mal zwei oder drei. Doch muss es bei uns nicht täglich sein, wir saufen unser Hirn nicht zu Brei. Auch wir trinken gerne mal ein Bier, es wären auch mal zwei oder drei. Doch muss es bei uns nicht täglich sein, wir saufen unser Hirn nicht zu Brei. Völlig ohne Kontrolle bekommt er sein Leben nicht in den Griff. Schlägt der Frau und Kinder, für sie ist er fast wie Gift. Seinen Job hat er schon verloren durch seinen täglichen Suff. Wenn er nicht damit aufhört, liegt er bald schon in der Gruft. Auch wir trinken gerne mal ein Bier, es wären auch schon mal zwei oder drei. Doch muss es bei uns nicht täglich sein,